Gratuliere, Papa, zum Ehrenbürger. Ja, lieber Egert, diese Herren haben mir wirklich die höchste Auszeichnung überbracht, die unsere Stadt zu verleihen hat. Das Bewusstsein meiner geringen Verdienste sträubt sich noch immer gegen die Tatsache. Wäre ich jünger, Magnifizenz und verehrte Herren, so könnte ich hoffen, mich Ihrer unbegründet hohen Meinung langsam mehr und mehr würdig zu machen. Oh. Sie sind ein Jüngling geblieben, Herr Geheimrat. Also dieses Kompliment gebe ich an meinen Freund Geiger weiter, Herr Oberbürgermeister. Der ist extra zu meinem Geburtstag aus Cambridge herübergekommen. Toi, toi, toi, wir wollen auf Holz klopfen. Herr Oberbürgermeister, ich denke, Sie kennen meine Kinder. Mein Ältester, Wolfgang, hat es weitergebracht als ich. Der Junge ist heute bereits Professor. Der Junge ist gut. Was, Schwagen? Meine Schwiegertochter, die Tochter unseres Verstorbenen von Rübsamen. Das ist Egmont, kurzweg Egert genannt, der mit seinen 20 Jahren im vollen Ernst des Lebens noch nicht recht begriffen hat, aber trotzdem ist mir nicht bange um ihn. Es kommt die Stunde, wo jedem von uns die Augen aufgehen. Unser Stadtbild wäre nicht vollständig ohne Ihren Sohn. Man sieht ihn gern in seinem Wagen vorbeiflitzen. Ja, und zwar unter allgemeinem Hälseverrenken der Damenwelt. Oh. Diese hier ist meine Tochter Bettina. Oh, in den Kreisen der Wohlfahrtspflege rühmlich bekannt. Oh, ja, sie hat ein gutes Herz, meine Bettine, das auch mir über manche Krise hinweggeholfen hat. Papa. Hier hätten wir dann meine Tochter Ottilie. Sie hat ihrer Mutter und mir in den ersten Jahren ihres Lebens viel Sorge gemacht, in den späteren umso mehr Freude. Und das ist ihr Mann, mein Herr Schwiegersohn. Brauche Ihnen Herrn Klamroth sicher nicht vorzustellen. Als den Mann seiner Frau jedenfalls wohl nicht. Ach, aber lass mich doch, Ottilie, ich sage die Wahrheit. Das tun Sie ja stets. Da haben Sie ein wundervolles Bild hängen, Herr Geheimrat. Meine verstorbene Frau als Mädchen von Lenbach gemalt. Sie war wohl die schönste junge Dame, die mir Zeit meines Lebens zu Gesicht gekommen ist. Ich bin gewiss, dass Mutter in dieser Stunde von oben auf uns herniedersieht. Ich danke euch allen, liebe Freunde und liebe Kinder, für diese sehr gelungene Geburtstagsfestlichkeit. Stürzen wir uns nun wieder in das Festgewühl, wenn es beliebt. Steigen wir alle miteinander in den Garten hinunter. Inken, renn doch nicht so, man kann ja kaum nachkommen. Es scheint doch, sie gehen alle, Mutter. Der Geheimrat tritt in den Garten und du läufst davon. Es sind genug junge Damen da, die Knickse machen. Es war unsere Pflicht, dem Geheimrat zu gratulieren. So mir nichts, dir nichts davon zu rennen, ist eine Ungezogenheit. Von Fräulein Bettina hättest du dich zumindest müssen verabschieden, da sie doch so lange und herzlich mit dir gesprochen hat. Ja, ja, ich hatte nichts anderes zu tun, als kopfüber wie in einem Examen zu antworten. Ich wurde auch gelobt, weil ich ein so resolutes und tüchtiges Mädchen wäre. Stenotypistin, Näherin, Kindergärtnerin. Jeder neue Beruf brachte mir neue Ehren. Inken. Und wie dieser Herr Direktor Klamroth mit einem zu tanzen geruht, ist widerlich. Was er einem alles ins Ohr flüstert, indes seine ahnungslose Frau ihn anhimmelt. Egert ist der Einzige, mit dem man anständig tanzen und sprechen kann. Mir wird erst wieder wohl auf der Straße. Sage mir bloß, wo der Ausgang ist. Wohin denn so eilig, schönes Kind? Oh, Herr Justizrat Hanefeld. Das, Clotilde, ist Inken Peters, von der ich Ihnen neulich erzählt habe. Haben Sie sich gut unterhalten, Inken? Sicherlich doch. Flotte Tänzerin, was? Habe Sie mit Interesse beobachtet. Sie wissen, vor wem Sie stehen, Inken. Frau Professor Wolfgang Clausen, deren Tante einmal die Herrschaft Broich, in der Sie jetzt Unterschlupf gefunden haben, besessen hat. Mein Vater war also sehr General. Es sind von ihm besonders im Alter unverzeihliche Fehler gemacht worden, sonst müssten wir heute noch Eigentümer der Herrschaft sein. Auf alte Herren muss man Acht geben. Ich darf Ihnen hier noch die ehrenwerte Mutter des Mädchens vorstellen, Clotilde. Na, wie haben Sie sich denn amüsiert, Frau Peters? Ein herrliches Fest, Herr Justizrat. Jahrelang wird man davon zehren. Wo arbeitet Ihre Tochter jetzt? Mutter, ich will dir die Antwort abnehmen, wenn die Dame es wissen will. Eine Stellung bekleide ich augenblicklich nicht. Mutter und ich halten einen Kindergarten in Broich. Sie sind auch Kindergärtnerin? Ich machte pro forma mein Examen. Wie viel bringt das etwa ein, monatlich? 16 Dummköpfe, pro Dummkopf 2 Mark die Woche. Sie sind heute recht ungeduldig, Kind. Ich möchte mich, wenn es erlaubt ist, verabschieden. Halt, Inken! Sie dürfen auf keinen Fall gehen, bevor Sie nicht noch diesen Tango mit mir getanzt haben. Gern, Egert. Bitte, Mutter, geh voraus und warte am Hausportal auf mich. Adieu, gnädige Frau. Adieu, Herr Justizrat. Adieu. Nun, wie gefällt sie Ihnen, Clotilde? Sie gefällt mir nicht. Und was hätten Sie auszusetzen? Zumindest, dass sie unweiblich ist. So? Und doch kann sie sich weich und weiblich geben wie wenige. Haben Sie diese Erfahrung gemacht? Ja, aber gewiss nicht so, wie Sie meinen. Nun, jedenfalls bin ich überzeugt, sie hat es faustdick hinter den Ohren.